Zeichen glauben. Ihr stutzt! Verhandelt ihr Wichtiges? Auch dich betrifft es. Lasst, für eure Geschäfte tauge ich schlecht. Oft findet eine Frau die Spur, wo Männer blind sind. Unsere Sache könntest du unendlich viel helfen. Glaubst du, dass ich dazu fähig bin? Wenn du den Willen hast, sprich nur. Willst du für unseren Glauben alles tun? Ja! Hürden auf dich nehmen? Auch das! Dich opfern? Wenn des Luthertums Zukunft und des Reiches Wohl fordert, dass du einen Mann nimmst, den wir dir geben, Ursula! Wie meinst du? Wundert dich das? Was sagst du mir? Entschließe dich zu diesem Schritt, wir entscheiden über Schicksal.